In einer der Kleinanzeigen, von denen Alia Begisheva erzählt, wird nach einem Musiker gesucht, der Groove hat und sich den Rest geben will. Das bedeutet, dass man sich komplett betrunken, müde oder krank machen will. Kennen Sie auch noch andere Ausdrücke mit sich geben? Hören Sie zuerst die Beispiele und Erklärungen. Oh nein, was ist jetzt passiert? 10 Seiten hatte ich geschrieben und jetzt ist plötzlich der Computer aus und ich konnte nicht mehr speichern. Wenn jetzt meine ganze Arbeit weg ist, dann gebe ich mir die Kugel. Sich die Kugel geben bedeutet, dass man sich selbst in den Kopf schießt und tötet. Es ist aber selten ernst gemeint. Man will damit nur betonen, wie extrem schlimm oder anstrengend eine Situation ist. Seit Wochen sprichst du nur noch von Ariel. Wenn du sie so toll findest, solltest du sie endlich einmal ansprechen. Jetzt gib dir mal einen Ruck. Sich einen Ruck geben bedeutet, dass man sich überwindet, also etwas trotzdem macht, auch wenn man es nicht machen möchte oder davor Angst hat. Christian gibt sich zwar immer den Anschein, als wäre er so tough und nichts würde ihn stören, aber das stimmt nicht. Er ist ein ziemlich sensibler Typ. Sich den Anschein geben heißt, dass man etwas simuliert. Hören Sie nun die Sätze und ergänzen Sie das passende Nomen nach dem Signal. Mein neuer Kollege ist immer so extrem nett zu mir, aber ich habe jetzt gehört, dass er schlecht über mich spricht, wenn ich nicht dabei bin. Der ist gar nicht nett. Der gibt sich nur den Anschein. Komm, gestern hast du mir versprochen, dass wir zusammen ins Fitnessstudio gehen. Auch wenn du müde bist. Versprochen ist versprochen. Jetzt gib dir mal einen Ruck. Wir haben einen Kunden, der einfach nie zufrieden ist. Ich habe ihm jetzt schon 5 Designs gemacht und heute habe ich ihm das Neueste geschickt. Wenn ihm das wieder nicht gefällt, dann gebe ich mir die Kugel.